tiefen Schatten an, vertreibt uns Tageszeit. Alles löst sich auf, wie kalter Rauch, kalter Rauch. Deine Blicke nehm ich auf und hüll mich in sie ein. Tageseinsamkeit schneidet mir die Haut. Warten bis der Abend kommt, macht meine Seele frei. Alles löst sich auf, wie kalter Rauch, kalter Rauch. Und du löschst die Lichter aus, nur eine Flamme brennt. Alles verbrennt. Auf der Straße in die Nacht, gib mein Schatten auf dich ab. Ihn reibt den Tag nicht auf, er schweigt, bis wir schreien. Shut up.